Es wieder einmal nass und leid, doch das ist dir eine Leid. Deine Freunde ganz allein, du fühlst dich wie das letzte Schwein. Du gehst in eine Kneipe rein, wo gar nicht schon in Lande scheint. Und trinke mit dir noch was letzte Bier, und dann geh wieder raus und schlafe es mal aus. Und die ganzen Sorgen schieben wir auf morgen. Trinken, trinken, trinken. Trinken, trinken, trinken. Es wieder einmal nach vorbei, doch das ist mir einerlei. Keine Freunde ganz allein, du fühlst dich wie das letzte Schwein. Du gehst in eine Kneipe rein, wo gar schon in Lande scheint. Trinken mit dir, nochmals letzte Bier, und dann gehen wir nach Haus und schlafen erst mal aus. Die ganze Sorgen schieben wir auf morgen. Trinken,